Uhuru Kenyatta, Präsident der Republik Kenia, richtete zum 68. Gründungstag der DFRK ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Er äußert seine feste Überzeugung davon, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern entsprechend den gegenseitigen Interessen der Völker beider Länder weiterentwickeln werden. Dann wünschte er dem Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit und Glück und dem Volk der DFRK dauerhaftes Gedeihen.